Lernen. Häufig ist zu hören, Kinder müssten das Lernen lernen und nicht Wissensstoff anhäufen. Denn die Veralterung des Wissens schreite immer schneller voran, so dass viel Wissen auch viel Ballast bedeute. Das ist sowohl richtig als auch falsch, aber in seiner Missverständlichkeit eher falsch als richtig. Lesen und Textverständnis, Sprachen, die bis zum Abitur gelehrte Mathematik, die Grundlagen von Physik, Chemie und Biologie, Geschichte, Musik und Kunst veralten nicht. Hier weiß man meistens zu wenig und nur selten genug. Ganz falsch ist es, die Forderung, das Lernen zu lernen, gegen bloßes Auswendiglernen und ausreichendes Üben in Stellung zu bringen. Ganz gewiss richtig ist das lateinische Wort non multa sed multum. In freier deutscher Übersetzung heißt das Konzentration auf das Wesentliche. Sicherlich ist es keine Konzentration auf das Wesentliche, jene Grund- und Hauptschüler, die bereits mit Lesen und Mathematik Schwierigkeiten haben, auch noch mit Englisch zu plagen. Das bringt nichts und hindert Sie und Ihre Lehrer an der Konzentration auf das, solange man es nicht ausreichen kann, einzig Wesentliche, nämlich Lesen, Schreiben, Rechnen. Lesefähigkeit, Textverständnis, mathematisch-analytische Fähigkeiten, auch räumliches Vorstellungsvermögen bilden einen wesentlichen Teil dessen, was der Schweizer Kinderarzt Remo H. Largo Symbolfunktionen nennt. Diese sind die Grundlagen von Kreativität und Produktivität. Wenn wir die Erziehung und Ausbildung unserer Kinder möglichst sinnvoll gestalten wollen, müssen wir den Symbolfunktionen gebührend Aufmerksamkeit schenken. Den meisten Menschen gelingt das nicht ohne Mühe und Anstrengung. Aber das ist noch nicht alles, was von ihnen verlangt wird. Für jede Tätigkeit, ob hoch, ob niedrig, ist ferner soziale Kompetenz notwendig. Und diese muss im Bildungssystem ebenfalls gefördert werden. Immer noch gilt Goethes Ausspruch, was man weiß, sieht man erst. Und man weiß umso mehr, beziehungsweise kann sich umso besser Wissen selbst erschließen, je besser man die Symbolfunktionen beherrscht. Ob Schüler dazu in die Lage versetzt werden, hängt nicht von der schieren Stundenmenge ab. Der PISA-Koordinator Manfred Prenzl hat festgestellt, bei PISA haben wir gesehen, dass etwa die Hälfte der Schüler im Fach Mathematik im Verlauf eines Schuljahres keine messbaren Fortschritte macht. Bei TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, waren keine Kompetenzzuwächse in der Mathematik von der 12. zur 13. Jahrgangsstufe nachweisbar. Wenn viel Stoff gelehrt wird, heißt das nicht, dass auch viel gelernt wird. Zurzeit beginnen wir in Deutschland erst damit, unseren Unterricht stärker auf nachhaltiges Lernen auszurichten. Gerade in Mathematik ist der Erwerb von Fähigkeiten durch den Intellekt der Schüler begrenzt. Für viele kommt es nicht auf immer neuen Stoff, sondern auf wiederholende, lösungsorientierte Vermittlung der immer gleichen Grundlagen an. Solche Schüler machen in einem Unterricht, der sich neuen Themen zuwendet, keine Fortschritte mehr, weil es ihnen an den Grundlagen mangelt. Ein Kind lernt aus dem Wunsch, den Menschen, an die es sich gebunden hat, zu gefallen. Das sind zunächst die Eltern und näheren Familienmitglieder. Dieses Bindungsverhalten wird in Kindergarten und Schule auf andere Bezugspersonen übertragen. Das können aber immer nur wenige sein, und die Beziehung zu diesen muss sich durch Stabilität auszeichnen. Remo H. Largo hält es deshalb für falsch, dass Unterstufenkinder bereits von mehreren Lehrkräften unterrichtet werden. Zitat: So lässt sich von beiden Seiten her keine tragfähige Beziehung mehr aufbauen. Das Kind will aus verhaltensbiologischer Sicht nicht viele Bezugspersonen, sondern wenige, doch diese wenigen auf Dauer. Am besten sind wohl 2 bis 3 Lehrerinnen über mindestens 3 Jahre. Sind es nicht nur mehrere Lehrer, sondern werden diese nach 6 bis 12 Monaten auch noch ausgewechselt, kann es geschehen, dass diese Klasse nicht mehr zu führen ist. Zitat Ende. Den Lehrerwechsel erleben viele Schüler als Verlassenwerden. Viele Lehrerwechsel sind eine Missachtung der emotionalen Bedürfnisse des Kindes. Die Zuwendung kann und muss ruhig fordernd sein. Permissivität enthält den Schülern jene Führung und Anleitung vor, auf die sie einen Anspruch haben. Deshalb sind die strengen, aber ihren Schülern persönlich zugewandten Lehrer stets jene, derer man sich später mit Verehrung erinnert. Das Kind, der Schüler, will aber auch um seiner selbst willen angenommen und wertgeschätzt werden. Zitat: Der wichtigste Beitrag, den Eltern und Bezugspersonen wie Lehrer leisten können, ist, dem Kind die notwendige Geborgenheit und Zuwendung zu geben und es als Person, nicht als Leistungsträger, vorbehaltlos zu akzeptieren. Zitat Ende. Der Dokumentarfilm Rhythm Is It, der zu einem Überraschungserfolg wurde, zeigt 250 Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und 20 Jahren aus 3 Berliner Grundschulen und einer Hauptschule im Jahr 2003 bei der Vorbereitung ihres Auftritts in Strawinskys Le Sacre du Printemps mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Sir Simon Rattle. Zitat: Nach 6 Wochen mühsamer Proben ist die Aufführung ein bewegender Moment, ein fulminanter Erfolg und ein Sieg jedes einzelnen Schülers. Zitat Ende. Der britische Choreograf Royston Maldoom hatte die Aufführung einstudiert. Auf den Hinweis: Sie sagen, Sie wollen den Jugendlichen ein Gefühl ihres Werts vermitteln, aber im Film war zu sehen, dass Sie ziemlich ruppig mit ihnen umgehen, antwortete er: Wir lachen zusammen, wir rauchen gemeinsam vor der Tür, aber die Jugendlichen müssen wissen, dass ich absolut an ihre Fähigkeiten glaube und Blödsinn deshalb nicht tolerieren kann. Sie lernen sehr schnell, dass ich so verletzlich bin wie Sie und dass ich es nicht ertrage, wenn Sie unter Ihren Möglichkeiten bleiben und sich mit Albernheiten begnügen. Ich sage jedem: Wenn du mitmachst, dann musst du deine ganze Energie und Konzentration einsetzen. Ob Madonna, Rapper oder Popstars, alle, die ihr bewundert und von denen ihr meint, die hätten es einfach, haben Disziplin gelernt. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und es ist diese Disziplin, auf der ich bestehe. Und ich erkläre immer wieder, warum. Und auf die Frage: Kinder sind einfach nicht gefordert. Wäre das die Summe ihrer Erfahrungen, meinte er: Ja, wir glauben nicht an ihre Fähigkeiten. Und diese sind uns auch nicht wichtig, solange das Schulsystem genug Leute ausspuckt, die das Funktionieren der Gesellschaft gewährleisten.